Bueno, Marija, ya nos hemos divertido un rato, hemos tocado el acordeón, la guitarra, y como cada domingo viste que la gente pide cuento, historia, ¿qué tenés para contar vos? Ah, tu lieber Freund, ich meine, doch, man ist das erzählt, heit, wo ich will, ich meine, die jagen uns fort. Wer mich erzählst du? Ja, da war mal ein Verräter. Die hat einen Fehler. Die hat einen Fehler, die hat ein Problem. Die hat gerade auch, unser Ach war von Glas. Ja, und ein Mensch, der hat keinen getrunken. Wieder oben sind die Politschkanne. Und alle oben kamen da heim. Der hat einen Strudel, der hat einen Hich. Der wusste kein, was er getrieben hat. Ja, legt er sich und schläft. Bereits aus 2 oder 3 Uhr am Morgen weckt er auf. Dann hat er richtig Durst. Naja, fängt er aus Tasten so. Dann hat er ein Glas Wasser gefunden. Nehmt er. Und wie es ja geht. Die Leute, die ein Problem haben mit den Augen, mit den Glasen auch, nehmen sie es auch abends und legen es ins Wasser, mit dem Glas mit Wasser. Naja, der Hannes steigt auf den Morgen, trinkt das Wasser und schluckt es auch. Heido, heido, heido. Der Morgen steigt die Mutter auf, das Glas war leer, das auch hat gefehlt. Ja, was ist da passiert? Ja, der Hans, der wusste wohl nichts, was passiert war. Da hat das Wasser getrunken, mit den Augen alles. Ja. Na ja, seit so 2, 3 Tagen rumgelandet. Nun hat der Hans mal gesagt, ja, hat gesagt, Frau, ich mein, ich sei krank, ich weiß nicht, was ich wohne, ein Leib, das geht nicht mehr, ich muss beim Doktor, der Stuhlgang hat gesagt, das geht gar nicht mehr, das hat man alles festgestellt. Ja. Na ja, hat er gesagt, na ja, geh mal beim Doktor und was passiert ist. Ja. Was bleibt blind, aber was ist los? Na ja, ist er beim Doktor gegangen? Er hat gesagt, Herr Doktor, ich hab was, ich weiß nicht, ich kann, mein Stuhlgang, das geht nicht mehr. Und das geht mir doch, weh, das trickst doch alles, hat er gesagt. Na, hat er gesagt, na, was hast du denn Käse, was hast du denn getrunken? Na, no, hat du getrunken, ich gehe abends in die Politik und trinke was, mein Wein, mein Sages, aber ich meine, ich habe noch gar nichts übergetrunken, ich muss nehmen liegen. Na no, ja, halt gesagt, na, no, zieh dich mal aus, hat gesagt, ich revisiere. Na, no, dann draufgelegt und hat einen Bandstuhl anfangen zu trinken, wie der Doktor macht heute. Nichts gefunden. Hat gesagt, leg dich mal rum. Dann hat er rumgelegt und, naja, hat er so ein bisschen geguckt, hat er gesagt, ja, Bruder, sowas habe ich schon viel gesehen, aber was du, und auch noch 100 hier hin, sowas habe ich noch nicht gesehen.